Schockstarre bei der SPD, Euphorie bei den Liberalen, Hochgefühl in der CSU, Zufriedenheit bei CDU, Grünen und bei der Linken. Für die bürgerlichen Parteien war diese Europawahl ein Test, ein Warmlaufen, eine Vorlage für die Bundestagswahl. Für Sozialdemokraten und Grüne durch die geringe Wahlbeteiligung nicht aussagekräftig und damit kein vorschnelles Aus für Rot-Grün. CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla glaubt fest an eine bürgerliche Mehrheit bei der Bundestagswahl am 27. September. Auf diesem Wahlergebnis bei der Europawahl können wir gut aufbauen für die Bundestagswahl. Die Union ist mit weitem Abstand stärkste politische Kraft. Wir haben gegenüber der Bundestagswahl zugelegt. Es gibt eine klare bürgerliche Mehrheit von Union und FDP in Deutschland. FDP-Chef Guido Westerwelle hofft auf ein solides zweistelliges Ergebnis für seine Partei und damit ebenfalls auf eine bürgerliche Mehrheit aus Union und FDP in 113 Tagen. Freude schöner Götterfunken. Manche sagen an diesem heutigen Abend, sie hätten die Wahl gewonnen, weil sie nicht ganz so viel verloren haben, wie sie ursprünglich befürchteten. Wir können heute Abend sagen, keine Partei hat so zugelegt wie wir und das ist das beste Ergebnis der FDP, was es jemals bei Europawahlen gab. Warnungen dagegen aus München trotz des wiedererwarteten guten Abschneidens der CSU. Es ist noch längst kein Signal für die Bundestagswahl. Die Wahrheit, so der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, liegt in der Wahlurne und dennoch. Wir haben Vertrauen in unserer bayerischen Bevölkerung zurückgewonnen. Die christlich-soziale Union ist wieder da. Für die SPD war diese Europawahl ein Desaster geradezu. Hoffnungen, dass es für Rot-Grün am 27. September vielleicht doch noch reichen könnte, machen sich nur noch wenige, wie SPD-Generalsekretär Hubertus Heil. Wir wissen, dass immer mehr Wählerinnen und Wähler sich sehr kurzfristig entscheiden, in den letzten ein, zwei Tagen, ob sie zur Wahl gehen und wen sie wählen. Und darauf müssen wir setzen. Das Rennen ist für die Bundestagswahl offen. SPD-Parteichef Franz Müntefering wirkte ernüchtert und niedergeschlagen. Das ist für uns ein schwieriger Abend. Wir bedanken uns für den Mut, den ihr uns macht. Meistens müssen wir es ja umgekehrt machen. Wir wussten um die Mobilisierungsprobleme. Wir haben es nicht geschafft, sie aufzulösen. Die CDU-CSU hat deutliche Abbrüche, das ist nicht uns zugute gekommen, sondern anderen Parteien. Wir haben nichts wesentlich verloren nach links. Das ist Gott sei Dank aufgehalten worden. Das Ergebnis ist für uns deutlich schlechter als erhofft. Es ist enttäuschend, überhaupt keine Frage. Claudia Roth von den Grünen blieb tapfer dabei, dass trotz dieser Europawahl ein rot-grüner Regierungswechsel noch immer möglich ist. Die SPD hat ein schlechtes Ergebnis, aber die Union hat zum zweiten Mal massiv verloren, zum zweiten Mal bei einer Europawahl und die Bundestagswahl ist definitiv nicht entschieden. Entsetzt über das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten gab sich Gregor Gysi von der Linkspartei, obwohl er sich doch gar keine Hoffnungen machen konnte oder sollte, in Berlin in irgendeiner Form mitzuregieren. Das eigentlich Desaströse ist doch das Ergebnis der SPD. Ich bin, was die Bundestagswahl betrifft, sehr optimistisch. Sie wissen, ich habe für die Bundestagswahl gesagt, 10 plus x, ein hohes Ziel. Ich weiß bloß nicht, was die SPD mit sich anfängt. SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier versuchte sich in Zweckoptimismus. Das ist ein enttäuschendes Wahlergebnis. Da gibt es nichts drum herum zu reden. Das hätte ich anders erwartet und insbesondere hätte ich es mir anders gewünscht. Ich rate jetzt doch davon ab, jetzt die Rückschlüsse zu ziehen von dem Ergebnis der Europawahl auf die Bundestagswahl. Jetzt gehen ungefähr 42% zu den Wahlen. Bei der Bundestagswahl sind das fast doppelt so viele Wähler an den Urnen. Und das wird ein anderes Ergebnis sein. Am 27. September werde ich hier ein anderes Ergebnis kommentieren. Und was sagt zu alledem die CDU-Vorsitzende Angela Merkel? Die Kanzlerin genoss das Wahlergebnis im Stillen und wird sich heute nach der CDU-Präsidiumssitzung dazu äußern, wenn alles schon gesagt ist, nur noch nicht von allen.